sie verwirklicht. Gemeinsam läuten die Glocken der evangelischen Stadtpfarrkirche und der katholischen Stiftskirche die Heilige Nacht ein. Südwestlichste Ecke des Landes Bayern zu sein, ist ein Lindauer Schicksal. Die freie, reichsherrliche Stadt von früher, mit ihrer Offenheit für den Süden aber, schwingt in der Form und der Geschichte der Stiftskirche. Von jenseits des Sees kam der geistige, geistliche und künstlerische Atem des Mittelalters, von St. Gallen. Hier war es, wo der irische Mönch Gallus im Jahr 612 seine Eremitenklause aufschlug, über den See zog und missionierte. Hier wuchs eine der berühmtesten Schulen Europas heran. Fischerboote voll Schokolade, zu leichter Hilfe auf bayerische Seite herübergekommen, konnten vor 30 Jahren dazu anregen, über die uralten Seeverbindungen nachzudenken. So, Xell, so ruft noch heute der Wächter vom Turm der Nördlinger St. Georgskirche. Unten liegt das rar gewordene Bild einer geretteten mittelalterlichen Stadt. Freie Reichsstadt war Nördlingen im Herzen des fruchtbaren Ries, an der Schnittlinie alter Handelsstraßen. Der riesige Hallenbau von St. Georg war der krönende Höhepunkt des 15. Jahrhunderts. Auf derselben welligen Hochfläche der Schwäbischen Alb liegt drüben im württembergischen Neresheim. Hoch über der Stadt erschütternd großartig die Klosterkirche Balthasar Neumanns. Hierher zu den Benediktinern hat man am 25. November 1546 den von der Gicht gelähmten Kaiser Karl V. gebracht, als sein Herzog Alba und das schmalkaldische Heer schon auf den Höhen von Nördlingen gestanden waren. Auch das denkwürdige Gemeinsamkeiten. In den Ausläufern des Spessart gegen den Main zu, im Karltal, steht die Burg Alzenau. Ihr Gegenstück, die bruchsteingraue barocke Kirche. Vom Kloster Seligenstadt drüben ist Alzenau gegründet worden. Und gemeinsam mit dem Kloster war es in gräflich-hanauischer Landeshoheit bis 1816 mitten durch die bayerisch-hessische Grenze gezogen wurde. Seligenstadt liegt schon am Mainufer. Das uralte Kloster mit seiner römisch-schweren Basilika, geistiges Zentrum des mittelalterlichen fränkischen Maingaus, beginnt im 9. Jahrhundert. Der Klostergründer und Laienabt Einhard hatte die Zeitnotwendigkeit erkannt. Er ließ sich die Reliquien zweier römischer Märtyrer direkt aus den Katakomben besorgen und errichtete ihnen die neue Grabeskirche.